Erster König Rehabeam war stark. Er und Israel verließen Gottes Gesetz. Zweiter im fünften Jahr kam Sisak. Er war der König von Ägypten. Er griff Jerusalem an. Sie waren nicht treu zu Gott. Dritter Sisak hatte 1200 Wagen und 60.000 Reiter. Viele Soldaten kamen mit ihm. Sie waren aus Libyen, Such und Äthiopien. Vierter er nahm die starken Städte in Juda ein. Dann kam er bis nach Jerusalem. Fünfter der Prophet Semaja kam zu Rehabeam. Die Führer von Juda waren auch da. Sie hatten Angst vor Sisak. Semaja sagte, Gott spricht, ihr habt mich verlassen. Darum gebe ich euch Sisak. Sechster die Führer und der König waren traurig. Sie sagten, Gott hat recht. Siebter Gott sah, dass sie traurig waren. Gott sprach zu Semaja, ich will sie nicht zerstören. Ich will ihnen ein wenig helfen. Mein Zorn soll nicht über Jerusalem kommen. Achter aber sie müssen Sisak dienen. Dann lernen sie den Unterschied. Sie lernen den Unterschied zwischen meinem Dienst und dem Dienst anderer Könige. Neunter Sisak, der König von Ägypten, kam nach Jerusalem. Er nahm die Schätze aus Gottes Tempel. Er nahm auch die Schätze aus dem Königspalast. Er nahm die goldenen Schilde, die Salomo gemacht hatte. Zehnter König Rehabeam machte neue Schilde. Sie waren aus Bronze. Er gab sie den Wachen am Eingang des Palastes. Elfter, wenn der König zu Gottes Tempel ging, trugen die Wachen die Schilde. Danach brachten sie die Schilde zurück in ihr Zimmer. Zwölfter Rehabeam war traurig. Darum war Gott nicht mehr so zornig. Gott zerstörte ihn nicht ganz. Es gab noch Gutes in Juda. Dreizehnter König Rehabeam wurde stark in Jerusalem. Er regierte weiter. Er war 41 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 17 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nama, die Ammoniterin. 14. Er tat Böses. Er suchte Gott nicht. 15. Die Geschichte von Rehabeam steht in Büchern. Der Prophet Semaja und der Seher Iddo schrieben sie auf. Rehabeam und Jerobeam kämpften immer. 16. Rehabeam starb. Er wurde in Davids Stadt begraben. Sein Sohn Abia wurde der neue König.